Es gibt ein weiteres Protokoll. Es bezieht sich auf den Gebrauch, den die Juden von dem Antisemitismus machen werden, den sie selbst als Hilfsmaßnahme zur Erreichung ihrer Ziele förderten, um ihre Leute zusammenzuhalten und Mitleidsgefühle bei den Goyim zu erwecken und auf diese Weise, ohne dass es bemerkt wird, ihre Verbrechen zu begehen, wie das rituelle Opfer bei dem Mord an Palästinensern im Libanon, wie bei den Nürnberger Prozessen und so viele andere. Hier das Protokoll. Wenn in jetzigen Zeiten eine Regierung eine Maßnahme gegen uns ergreift, so handelt es sich um eine einfache Formsache, einen Trick. Eine solche Regierung handelt, während wir umfassend von ihren Aktionen unterrichtet sind, mit unserem Einverständnis. Man beachte, was in der Sowjetunion mit den angeblichen Judenverfolgungen vor sich geht, die alle auf irgendeine Weise ausreisen dürfen und früher oder später in die Freiheit entlassen werden, auf den Skandal hin, den die anderen Juden im Westen wie ihre Goyim anzetteln. Chile hat einen russischen Juden für den Generalsekretär der chilenischen Kommunistischen Partei eingetauscht. Die antisemitischen Demokratien sind für uns nützlich, um die Ordnung zwischen unseren kleineren Brüdern aufrechtzuerhalten. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist der Chef des Neonazismus von Chicago ein Jude namens Cohen. Das größte Geschäft mit dem Verkauf von Abzeichen, Orden, Dolchen und Symbolen aus der Nazi-Zeit liegt in Händen von Juden. Auch diese ganze dunkle Angelegenheit mit den Tagebüchern von Hitler wurden von Juden aufgezogen und geleitet. Der wahre Chef des Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten, John Lincoln Rockwell, ist ermordet worden. Mit dem planetarischen Geschäft der Ausbeutung des Holocaust der 6 Millionen Juden in den Gaskammern der Konzentrationslager der Nazis hat man verhindert, wie wir es verschiedentlich wiederholt haben, dass alle dem Genie der Goyim anhängen und die Gerechtigkeit des von ihm eingeführten Regimes in Deutschland und Europa anerkennen. Wenn dies eintrifft, wird vorangestellt der Holocaust am auserwählten Volk Gottes. Und die Sache ist damit beendet. Doch der Tugendhaftigkeit jener Weisen ist damit nicht Genüge getan. Vernichtet das Genie, versucht man seinen Geist mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Informationsmitteln zu benutzen, zugunsten der endlichen Erfüllung ihrer tausendjährigen Pläne. Doch der Krug geht so lange zu Wasser, wie das Sprichwort heißt, bis diese Tugendhaftigkeit sich in ihrem eigenen Garn verstrickt. Deshalb scheint jetzt alles für die Ehre dieses Genies und seiner Wiederauferstehung in unseren Reihen zu arbeiten. Also ist es doch so, was sie auch tun mögen, es ist alles zu seinen Gunsten. Und das ist unumstößlich. Denn wenn der Feind einmal und für immer erkannt worden ist, hat die Enthüllung weltweiten kosmischen Wert erhalten. Und darum hat Hitler den Krieg gewonnen. Da sie sich als verloren ansehen müssen, wird der atomare Holocaust immer wahrscheinlicher. Sie werden mit einem neuen Weltkrieg entgegnen müssen und alle Städte der Welt mitsamt ihren Einrichtungen und Dokumenten bombardieren, Protokoll 7 und Protokoll 9. Wer sind die Weisen von Zion? Das ist ein Geheimnis, in das man nicht eindringen konnte. Natürlich sind es nicht Board of Deputies, das jüdische Parlament von England, seine Kammer. Sie sind nicht die Jewish Lobby, die jüdische Interessenvertretung im amerikanischen Senat und der Abgeordnetenkammer. Nicht einmal die Internationale Israelitische Allianz mit Sitz in Paris. Walter Rathenau, selbst Jude, hat am 24. Dezember 1912 in der Wiener Freien Presse etwas Licht in die Sache gebracht, als er erklärte: 300 Männer, die sich alle kennen, bestimmen die Geschicke des europäischen Kontinents. Sie wählen selbst ihre Nachfolger. 1844, nur 4 Jahre vor der jüdischen Revolution von 1848, hat Benjamin Disraeli, dessen richtiger Name Israeli lautet, ein getaufter Jude, seinen Roman Coningsby veröffentlicht. Darin kann man lesen: Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert, als diejenigen sich vorstellen, die nicht hinter die Kulissen blicken können. Benito Reboledo hat mir sein Exemplar der Protokolle versehen mit seinen Eintragungen am Rande der Seiten und einigen Zeichnungen, mit denen er es illustrierte, geschenkt, das ich noch besitze. Er sagte mir, sich die Worte Wickham Stets zu eigen machend, kein Mensch, ob Schriftsteller, Politiker oder Diplomat, kann als reif angesehen werden, bevor er nicht gründlich das jüdische Problem behandelt hat. Weiter zitierte er Nilus, den ersten Herausgeber der Protokolle. Es ist vorausgesagt, dass die Schlange ihr Werk weiterführen muss, um den vorhergesehenen Plan genauestens zu erfüllen, bis ihr Weg, den sie zurücklegen muss, sich geschlossen hat, bis ihr Kopf Zion erreicht. Seit einem Jahrhundert sind die Protokolle der Weisen von Zion ein mysteriöses Dokument, das auftaucht und plötzlich wieder verschwindet, als große Nachricht erscheint und wieder in Vergessenheit gerät, dann wieder aktuell wird, so dass es immer notwendig ist zu erklären, was es ist und wovon es handelt. Allem Anschein nach ist auf dem Zionistischen Kongress in Basel im Jahre 1897 eine Nachricht durchgesickert von einem Entwurf einiger Protokolle, in welchem die einzuschlagenden Regeln für den Umsturz und die Übernahme der Weltherrschaft durch die Juden bekannt gegeben wurden. Man hatte eine ganze machiavellistische kriminelle Strategie erarbeitet. Das Dokument ging zunächst nach Paris, von wo es dann nach Russland gelangte. Dort erschien im selben Jahr die erste Ausgabe durch Sergei Nilus, einem orthodoxen Christ. Jedoch war das von Sergei Nilus, ein literarisches Pseudonym, veröffentlichte Dokument bereits vorher im Umlauf. Nilus versuchte, es dem Zaren zukommen zu lassen, doch dieser beachtete es nicht, womit das Argument zulasten des Zaren Nahrung fand, die Protokolle seien eine Fälschung der zaristischen geheimen Polizei, zu dem Zweck, Juden und Revolutionäre zu verfolgen.